Yeah. Bubble Beats. Clap zu dem Bubble Sound. Clap. Club. Club. Club. Sound. Lass die Party beginnen mit BER im Haus. Ich lass dich die Sauce unter den Teufel raus. Deine Frau wollte so, also wird sie missbraucht. Oh shit. Sie ist willkommen im Parkhaus. Sie zog den Tanga aus, ich hol den Manga raus. Danach wichs ich ab und spitzer Bauch. Wow, voll verarscht, ich weiß, ich bin eine kranke Person. Dein Onkel ist mein Arzt, ich muss die Tante verschonen. Ich bin eigentlich ganz friedlich, doch wenn das Wetter tippt, dann kann es passieren, dass ich mal die Berette zeige. Ich will Termin vom Blut sehen, als wär ich Vegetarier. Bin nur an der Tippen wie an der E-Gitarre. Mach ja Mucke wie kein zweiter Mann. Den Leichnam an, ich inspiriert. Danach weiß ich, was ich schreiben kann. Der Therapeut sagt, ich sei ein hoffnungsloser Fan. Ey, es gibt einen Lösung, wie ich doch noch leben kann. Denn ich bin so gespeed, hier weed. Schluck dir, ey, ich schon drauf ist. Mach dir meine Partys allein. Das ist so Standard, glaubst du mit Sound. Und ich bin so gespeed, hier weed. Schluck dir, ey, ich schon drauf ist. Diese Pizza fickt deinen Kopf. Ey, glaubst du mit Sound, ja, glaubst du mit Sound. Sie werfen Augen auf mich, als wären sie Leichenschänder. Machen gelbe Blasen, so wie Seifenhändler. Bei Bitches werde ich vom Bär zum King Kong. Sex in der Gummizelle klingt wie Ping-Pong. Bei dir ist unten nur mixlos, als wärst du bei den toten Hosen. Doch versuch mal dein Glück mit roten Dosen. Letztlich bist und bleibst du hektisch. Oben bleiben wir vom Schwächen ganz schön hässlich. Wenn du Party machst, dann nur Massenball. Dein Leben fließt bekannt wie ein Wasserfall. Ich bezeichne dich wie ein Malbuch, du willst ein Autogramm. Ich beschreibe dich als Handtuch, Waschlapp. Stammschwanz. Und jetzt tanz, tanz. Oder willst du in den Käfig? Ich brauch einen Exorzisten, der für mich pläne. Ich zuck aus, bitte nicht mir das Gelenk. Er hab Schluck auf, als wär ich ein Gedenkstein. Ich bin so gespeed, hier weed. Schluck dir, ey, schon drauf ist. Mach dir meine Partys allein. Das ist so Standard, glaubst du mit Sound. Und ich bin so gespeed, hier weed. Schluck dir, ey, schon drauf ist. Ich bin so gespeed, hier weed. Schluck dir, ey, schon drauf ist. Mach dir meine Partys allein. Das ist so Standard, glaubst du mit Sound.